Hier, erst dachte ich, komm schlaf ne Nacht, so siehst du wieder klar. Später stehst du auf und alles ist, wie's vorher war. Doch ganz so ist es nicht und ich fühl, dies wird nicht klappen. Denn egal, was ich auch tue, es bleiben stets dieselben Karten. Und so kann ich nicht viel machen, denn was ich fühl, das wird so sein. Du bist etwas Besonderes und das spür ich nicht allein. Das Problem ist nicht die Lage, es ist die Zeit und dieser Ort. Und somit bleibt es, wie es ist, die Situation macht mich kaputt. Doch ich kann es nicht verstehen, ich wehr mich doch dagegen. Doch irgendwas lässt es nicht zu, die Gedanken abzulegen. So denk ich oft an dich, bemerk dabei mit warmem Herzen, dass neben diesen Zeiten auch Zeiten sind die Schmerzen. Ich bemerk die Wichtigkeit, die stärker wird mit jedem Tag. Und genau das macht mir Angst, denn ich seh nicht, was ich hab. Ich weiß nicht, was ich fühl und muss das wichtig sein für mich. Ich hab grad keine Lösung und so ist es meine Pflicht, mehr an mich zu hören, zu verstehen, was ich denn will. Doch fuck, wo fang ich an? Ich kenn ja nicht einmal das Ziel. Drum spricht mein Herz, schreibe nur, so entstehen diese Zeilen, um klar mit mir zu werden und für das Beste mich zu entscheiden. Ich weiß nicht, wie du es siehst und die Gedanken mit mir teilst. Ist alles halb so wichtig oder stehen wir zwei auf dünnem Eis?